Yo, was ist los mit euch da draußen, Mann? Ich höre von allen Seiten, Fick Fame, Fick Fame, Fick Fame. Was ist los, Mann, in der Welt? Was geht ab, Alter? Muss ich erstmal einen rauchen, ich höre. So, hier kriegt ihr jetzt mal was zu hören. Das ist Wahre Poesie 2, meine EP. Viel Spaß dabei. Jetzt wird erstmal gebufft. Yeah.